Und ich hoffe, dass ihr euch freut. Ja, hier ist die beschissene Ballade. Sie ist nur für euch. Ja, ich singe hier die beschissene Blamage. Und ich will, dass ihr euch freut. Ich versuch es auch mit sanften Tönen. Hab noch ein bisschen Geduld. Ich arbeite daran, auch mal ruhig zu klingen. Und die nächsten Takte werden sicher Kult. Und ich hoffe, dass ihr euch freut. Ja, hier ist die beschissene Ballade. Sie ist nur für euch. Ja, ich singe hier die beschissene Blamage. Und ich will, dass ihr euch freut. Dass ihr euch freut. Ja, hier ist die